Jetzt mit Pastor Joseph Prince. Eine solche Verschwendung befürwortete Jesus nicht. In 2. Mose gibt es 5 Opfer, über die ich schon mal gesprochen habe. Inzwischen ist es schon einige Jahre her. Eines der Opfer hat kein Blut. Die anderen 4 beinhalten alle Blut und versinnbildlichen dadurch den Herrn Jesus und seinen Tod am Kreuz. Außer dieses eine, das sogenannte Speiseopfer. 2. Mose 2. Wenn aber eine Seele dem Herrn ein Speisopfer darbringen will, so soll ihre Opfergabe aus Feinmehl bestehen, kein Blut. Es ist Getreide. Wir sprechen über den Segen des Getreides. Feinmehl. Sagen Sie, Feinmehl. Nicht bloß Mehl, sondern Feinmehl. Feines Mehl ist so weich, dass man es kaum spürt, wenn man es berührt. Wenn man es drückt, hat es nichts Grobes an sich. Es enthält kein einziges grobes Korn. Es hat nichts Ungleichmäßiges. Es ist so weich, wenn man es berührt. Feinmehl. Das Mehl wird immer wieder durchsiebt, bis es ganz fein ist. Denn auch das versinnbildlicht Jesus Christus. Wenn das Lamm auf dem Altar geopfert wurde, dann wurde auch das Matzenbrot mitgeopfert, das mit dem feinen Mehl gebacken wurde. Die Zutaten werden hier aufgeführt. Soll ihre Opfergabe aus Feinmehl bestehen und man soll Öl darüber gießen. Aha, das ist Jesus, richtig? Das ist die Person von Jesus. Er ist das Feinmehl, über das die Salbung gegossen wird. Er wird vom Heiligen Geist gesalbt. Wie ich eben sagte, seine Großzügigkeit bedeutet nicht, dass er nicht verantwortungsvoll mit Ressourcen umgeht. Er lässt sie nicht verschwenden. Wir tendieren oft in die eine oder andere Richtung. Wenn wir großzügig sind, neigen wir zum Verschwenderischen. Oder wir betonen, wir müssen verantwortungsbewusst mit Dingen umgehen und sind knauserig. In einigen christlichen Kreisen heißt das, ein guter Verwalter zu sein. Einige sind so gute Verwalter, dass sie überhaupt kein Geld mehr ausgeben und ganz geizig werden. Warum? Wir müssen gute Verwalter sein. Gute Verwalter. Im Himmel wird der Herr sie eines Tages fragen, warum hast du nicht benutzt, was ich dir gegeben habe? Ich wollte ein guter Verwalter sein. Ein guter Verwalter? Für so eine Verwaltung bekommst du keinen Lohn. Niemand wird deshalb seine Errettung verlieren, aber es gibt schon größere und kleinere Belohnungen. Sie sagen, ich brauche keinen Lohn. Sie wissen nicht, was sie brauchen, bis sie es sehen. Es wird Tränen geben. Einige werden mehr Lohn bekommen, andere gar keinen. Diejenigen, die ihre gottgegebenen Gaben einsetzen, werden belohnt. Diese moralischen Aspekte bei Jesus sind erstaunlich. Sie sind so schön. Er vermittelt so eine Majestät. Es ist so eine königliche Präsenz da, wenn Jesus auftaucht. Seine Erhabenheit konnte so überwältigend sein, dass es seinen Jüngern schon mal die Sprache verschlug. Und das, obwohl sie Tag und Nacht mit ihm zusammen waren. Es heißt, niemand ist ein Held in den Augen seines Kammerdieners. Ein Kammerdiener ist jemand, der sich Tag und Nacht um einen kümmert. Er sieht alles. Doch als die Jünger unter sich diskutierten, wer von ihnen der Größte ist, da wagten sie nicht, ihm davon zu erzählen, obwohl sie ihn jeden Tag sahen. Er hatte eine Erhabenheit, eine Würde an sich. Als er im Garten Gethsemane vor dem Vater betete, lag er auf dem Boden. Doch als er vor den Pharisäern und seinen Anklägern stand, hatte er eine wunderbare, unbeugsame Würde. In einem Moment lag er auf dem Boden und weinte vor dem Vater. Im nächsten Moment stand er vor denen, die ihn verhaften wollten. Er sprach nur ein Wort und sie alle fielen hin. Das kommt durch das Feinmehl zum Ausdruck, seine moralischen Charakterzüge, seine wunderschöne Ausgeglichenheit. Bei ihm können unsere Herzen einwilligen und zur Ruhe kommen. Unser Geist kann sich von ihm nähren, weil sein Feinmehl zu unserem Brot geworden ist. Es ist unsere Nahrung. Wenn ich die Evangelien lese, sehe ich dort Feinmehl. Als er auf den Boden schreibt und dann aufsteht, Feinmehl. Er hat so etwas Feines an sich, selbst wenn er schläft. Eigentlich ist Schlaf etwas sehr Menschliches, Müdigkeit, sehr menschlich. Doch wenn im Schlaf ein Sturm aufkommt, steht er auf. Friede. Vollkommene Ruhe. Er hat so eine erstaunliche Mischung moralischer Charakterzüge, die unsere Seele nährt. Amen. Jesus war nicht unbeständig wie beispielsweise Petrus. In einem Moment sagte Petrus: Herr, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart. In dem gleichen Abschnitt, nur wenig später, erzählt Jesus, dass er ans Kreuz gehen muss. Und Petrus wirft ein: Das darfst du nicht zulassen. Jesus wendet sich um und sagt: Weiche von mir, Satan. Damit können wir uns alle identifizieren, oder? Wir alle, richtig? In einem Moment können wir: Wow, Mann, sagen. Und im nächsten Moment? Niemand ist wie Jesus. Selbst Paulus musste ein Wort zurücknehmen. Jesus musste nie ein Wort zurücknehmen. Paulus stand vor dem Hohepriester und wurde von ihm verhört. Der Hohepriester sagte zu seinem Diener, der neben Paulus stand, er solle ihn auf den Mund schlagen. Der Mann schlug Paulus, und da sagte Paulus zum Hohepriester: Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Wohl eine Anspielung auf das weiße Gewand, das der Hohepriester trug. Die Umstehenden sagten: Ist das die Art, wie man mit einem Hohepriester spricht? Vielleicht war Paulus so mitgenommen, dass ihm nicht klar war, dass das der Hohepriester war. Er sah nur jemanden in Weiß gekleidet. Und alle Priester trugen Weiß, nicht nur der Hohepriester. Das ist der Hohepriester. Oh, tut mir leid. Denn es steht geschrieben: Über einen Obersten deines Volkes sollst du nichts Böses reden. Paulus entschuldigte sich. Paulus musste ein Wort zurücknehmen. Jesus nie. Auch der Jünger, der an der Brust von Jesus lehnte, der seinen Herzschlag hörte, der sich selbst den Jünger nannte, den Jesus liebte, der fragte Jesus: Sollen wir Feuer vom Himmel rufen, um all diese Samaritaner in Schutt und Asche zu legen? Der Apostel der Liebe, so sind wir alle. Jesus ist der Einzige, der immer schön bleibt, wie man ihn auch dreht und wendet. Auch wenn er sich beugt, verliert er nicht seine Würde. Wenn wir versuchen, demütig zu sein, lassen wir uns oft als Fußabtreter benutzen. Ich bin ein Christ, benutz mich ruhig als Fußabtreter. Oder wir rutschen ins andere Extrem. Ich bin ein Christ, ich gebe den Ton an, ich weiß es besser als andere. Wir sind kein Feinmehl, sondern oft ziemlich grob. Sie und ich, oder? Wenn Sie mit meinem Mehl backen wollen, dann bleibt Ihnen das Brot noch im Hals stecken. Das Feinmehl von Jesus ist viel besser zum Backen geeignet. Und man soll Öl darüber gießen. Was versinnbildlicht das? Den Heiligen Geist, dass Jesus gesalbt ist. Und man soll Weihrauch darauf tun. Was versinnbildlicht der Weihrauch? Weihrauch verleiht dem Ganzen einen schönen Duft. Außerdem wird er im Mittleren Osten dafür verwendet, Insekten, Schädlinge und Schlangen in der Wüste zu vertreiben. Es ist ein sehr schönes Aroma. Auch heute noch ist es in jedem Aromatherapieladen zu haben. Der Geruch tut gut, nur ist der Weihrauch, den man heute vielerorts bekommt, eher minderwertig. Alles, was Jesus tat, verbreitete einen schönen Geruch wie Weihrauch. Als eine Frau beim Ehebruch ertappt und zu Jesus gebracht wurde, weil sie Mose zufolge hätte gesteinigt werden müssen, da ging er so wunderschön mit der Situation um. Jeder Gedanke, jedes Wort, jede Tat von Jesus verbreitete einen Duft, den nur der Vater richtig wertschätzen konnte. Der Vater konnte ihn riechen. Er bereitete dem Herzen Gottes Freude. Hier war endlich ein Mensch, über den er sich durch und durch freuen konnte. Er hatte nach so einem Menschen gesucht. Und hier war er. Jesus stand auf. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ein Duft stieg zum Vater auf. Ein Duft. Er rettete die Sünderin. Duft. Manchmal kam sein Feinmehl auch in Form einer Zurechtweisung gegen pharisäische Menschen gerichtet, die andere verurteilten. Doch als er sich mit einer Frau unterhielt, die 5 Männer gehabt hatte, da war er so rücksichtsvoll. Wie feinfühlig er sie aus ihrer Sünde herausführte. Er ging mit ihr ganz anders um als mit dem Pharisäer im Kapitel davor in Johannes 3. In seinem Gespräch mit Nikodemus kam er direkt zur Sache. Du musst von Neuem geboren werden. Aber der Frau an dem Brunnen, die 5 Männer gehabt hatte, sagte er nicht, du musst von Neuem geboren werden. Natürlich musste auch sie wiedergeboren werden. Aber er war so feinfühlig, dass er genau das Richtige zu sagen wusste. Er ging sehr rücksichtsvoll mit ihr um. Um sie nicht in Verlegenheit zu bringen, benutzte er das Brunnenwasser als Beispiel. Wenn du dieses Wasser trinkst, wirst du wieder Durst haben. Mit anderen Worten, du suchst nach Liebe an den falschen Quellen, aber ich habe Wasser, von dem du nicht mehr durstig wirst. Noch ein Kontrast. Dem Pharisäer in Kapitel 3 sagte er nie, ich bin der Messias. Doch als die Frau auf den Messias zu sprechen kam, da sagte er, ich bin es, der mit dir spricht. In ganz kurzer Zeit nannte sie ihn erst Herr, beziehungsweise erst einen Juden, dann Herr, dann Rabbi und schließlich Messias. Und dann wurde sie zur Evangelistin. Jesus ist durchweg liebenswert. He's altogether lovely. Isn't he wonderful? Ist er nicht wunderbar? Ist er nicht wunderbar? Isn't Jesus my Lord? Ist Jesus mein Herr nicht wunderbar? Eyes have seen. Was kein Auge gesehen und kein Ohr je gehört, steht geschrieben in Gottes Wort, ist Jesus mein Herr nicht wunderbar. Also, wenn Sie die Evangelien lesen, sehen Sie darin das Feinmehl. Alles, was Jesus tat, jede Berührung, jede Antwort, jeder Blick, war vom Heiligen Geist gesalbt. Selbst als Petrus ihn dreimal verleugnete und man Jesus gefangen genommen hatte. Beim dritten Mal wandte Jesus sich um und sah Petrus an. Selbst dieser Blick verströmte den Duft. Jesus tat nichts unabsichtlich. Dieser Blick brach Petrus das Herz. So als wollte Jesus ihm damit sagen, Petrus, ich wusste, dass du das tun würdest, aber ich liebe dich trotzdem. Nur Liebe kann ein Herz brechen. Gesetze können das nicht. Gesetze erzeugen ein steinernes Herz. Amen. Lernen Sie alle etwas? Dann heißt es hier weiter, wenn du aber als Speisopfergabe ein Ofengebäck darbringen willst, man backte das Feinmehl im Ofen, Tandur. Damals wurden Tandur-Öfen benutzt. Die Tandur-Öfen in Indien stammen ursprünglich aus dem Mittleren Osten. Jesus wurde gebrannt, richtig? Wenn du aber als Speisopfergabe ein Ofengebäck darbringen willst, so nimm Feinmehl, ungesäuerte Kuchen mit Öl angerührt und ungesäuerte Fladen mit Öl gesalbt. Was für ein wunderschönes Sinnbild für Jesus. Öl steht für den Heiligen Geist. Jesus wurde von dem Heiligen Geist gezeugt. Der Engel Gabriel sagte Maria, die Kraft des Höchsten wird über dich kommen. Der Heilige Geist. Jesus wurde vom Heiligen Geist gezeugt. Mit anderen Worten, der menschliche Geist und der Heilige Geist Gottes mischten sich. Bei uns ereignet sich das, wenn wir wiedergeboren werden. Das ist nicht die Salbung des Heiligen Geistes, das ist Anrühren mit Öl angerührt. Sein Geist und der Heilige Geist mischten sich. Das geschieht mit uns, wenn wir wiedergeboren werden. Doch dann, als Jesus 30 war, wurde er im Jordan mit Öl gesalbt. Können Sie sehen, wie Jesus durch dieses Speisopfer versinnbildlicht wird? Hier in den priesterlichen Gesetzen, in dem Bibelbuch, wo die Seiten bei den meisten Christen ungeöffnet bleiben? Können Sie da Jesus sehen? Bei seiner Geburt mit Öl angerührt. Später als Mann mit dem Heiligen Geist gesalbt. So ein schönes Sinnbild. Manchmal sinne ich bewusst darüber nach, während ich das Abendmahl nehme. Du sollst sie in Brocken zerbrechen. In Brocken zerbrechen. Aus dem Feinmehl wurde Matzenbrot gebacken. Eine Art Knäckebrot, das man brechen kann. Du sollst sie in Brocken zerbrechen und Öl darauf gießen. Es ist ein Speisopfer. In Brocken zerbrechen, was ist damit gemeint? Jedes Mal, wenn ich die Bibel lese, jedes Mal, wenn ich Jesus sehe, bei allem, was er sagt und tut, gieße ich Öl darauf. Das heißt, ich mache mir bewusst, dass er es durch die Salbung des Heiligen Geistes tut. Wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Gott heilt jetzt gerade Menschen. Die von Ihnen, die Magenprobleme haben, stehen Sie jetzt auf im Namen von Jesus. Wenn Sie in letzter Zeit daran gelitten haben oder jetzt gerade daran leiden, stehen Sie auf. In dieser letzten Woche haben einige schwere Magenprobleme gehabt. Stehen Sie dort auf, wo Sie sind und empfangen Sie Ihre Heilung. In Jesu Namen. Schmerz, Geschwüre im Bauch, Zysten im Bauch. Stehen Sie auf im Namen von Jesus und empfangen Sie jetzt Ihre Heilung. Im Namen von Jesus. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Thank you, Lord Jesus. Zysten verschwinden jetzt gerade, während ich spreche. Amen. I'm telling you right now. Jetzt gerade wird im Namen von Jesus Gottes Kraft freigesetzt. auf mächtige Weise, im Namen von Jesus. Jemand hier hat Probleme mit der linken Schulter. Stehen Sie auf. Und während Sie stehen, heben Sie den Arm und schlagen Sie mit der Faust in die Luft. Wo immer Sie jetzt auch sind und zuschauen, der Heilige Geist ist nicht durch Zeit und Raum beschränkt. Er kann Sie dort berühren, wo Sie gerade sind. Dieses Wort gilt nicht nur für die Menschen, die hier im Saal versammelt sind, sondern für alle. Die in der Grace Revolution Church zusehen und alle unsere anderen Zuschauer. Danke, Herr Jesus. Im Namen von Jesus, danke, Vater. Bewegen Sie Ihren Arm auf und ab. Bewegen Sie ihn hoch und runter. Danke, Herr Jesus. Sie können spüren, wie der Schmerz verschwindet, während Sie das tun. Wenn Sie merken, dass der Schmerz weg ist, die von Ihnen, die an der linken oberen Schulter Probleme hatten und den Arm nicht schmerzfrei heben konnten, heben Sie ihn jetzt, damit ich es sehen kann. Wenn Sie merken, wie der Schmerz verschwindet, wenn Sie merken, dass der Herr Sie berührt hat, dann winken Sie jetzt. Der Schmerz ist weg. Der Mann dort, ist der Schmerz weg? Die Dame dort? Okay, der Schmerz ist weg. Lassen Sie es mich wissen, indem Sie so machen. Preis dem Herrn, ist der Schmerz weg? Wie lange hatten Sie ihn? Sie können es mir einfach zurufen. Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Und der Schmerz war recht stark? Sie hatten Schmerzen, wenn Sie den Arm so hoben? An der Schulter. Sie hatten eine starre Schulter? Wow. Ich habe hier ein Zeugnis von noch einer Person, die ebenfalls an Schultersteife litt und durch Salböl geheilt wurde. Danke, Herr Jesus. Eine Schulterstarre. Das ist erstaunlich. Eine Frau, die ebenfalls eine starre Schulter hatte, hat uns dieses Zeugnis eingesandt. Ich will es mal vorlesen. Sie hatte solche Angst, weil sie eine starre Schulter hatte. Und die Ärzte ihr sagten, dass sie einen Schultergelenkersatz brauchte. Die Nachricht versetzte mich in Schrecken. Ungefähr zur gleichen Zeit fing ich an, mir die Sendung von Joseph Prince anzusehen. Sie fing an, regelmäßig das Abendmahl zu nehmen und benutzte auch Salböl. Ungefähr ein Jahr später wurde schließlich ein MRT-Scan von meiner Schulter gemacht und ich bekam einen Termin bei einem Chirurgen. Er schaute den MRT-Scan an und bat mich, meinen Namen zu buchstabieren. Als ich das tat, sagte er, es müsse einen Fehler gegeben haben, denn dem MRT-Scan zufolge war meine Schulter einwandfrei. Meine Augen füllten sich mit Tränen und ich erzählte ihm meine Geschichte. Ich wollte dieses Zeugnis sowieso vorlesen. Die anderen von Ihnen, nicht alle stehen wegen der Schulter, aber wenn Sie wegen Ihrer Schulter stehen, können Sie noch einmal den Arm heben. Winken Sie, wenn der Schmerz weg ist. Preis dem Herrn. Die Dame dort, der Schmerz ist weg? Keine Schmerzen mehr? Wie lange hatten Sie Schmerzen? Sie können es Joe zurufen. 6 Monate. 6 Monate. Seit 6 Monaten. Ein halbes Jahr. Und Sie hatten es auch ein halbes Jahr, richtig? Der Mann auf dieser und die Frau auf dieser Seite. Schön ausgeglichen, wie Feinmehl. Und die Schmerzen sind jetzt weg? Und wenn Sie den Arm hoben, war es sehr schmerzhaft? War es auch eine Schulterstarre? Nein, Sie hatten eine Verletzung? Ja. Eine Sportverletzung? Nervenschmerzen. Nerven. Nervenschmerz. Solche Schmerzen können sehr stark sein. Danke, Herr, dass Sie nicht wiederkehren werden. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord Jesus. Danke, Herr Jesus. Danke, Jesus. Die von Ihnen, die Magenbeschwerden haben, ganz gleich welcher Art, wie viele von Ihnen spüren eine Wärme im Magen? Legen Sie Ihre Hand darauf, damit ich weiß, wer das ist. Die anderen können sich setzen. Haben Sie eine Schulterstarre oder Magenbeschwerden? Heben Sie Ihre Hand. Magen oder Schulter? Magengeschwüre. Magengeschwüre. Legen Sie Ihre Hand auf Ihren Magen, damit ich das sehen kann. Die dort oben. Okay, im Namen von Jesus setze ich diese Heilung jetzt frei. Im Namen des Herrn Jesus. Danke, Vater. Heile. Heile. Heile. Heile. Geschwüre, selbst durchgebrochene Geschwüre, heile. Heal. Heile, mach die Geschwüre zu. Heal. Heile, im mächtigen Namen von Jesus. Wenn Sie jetzt gerade eine Wärme spüren, man spürt nicht unbedingt immer etwas dabei, aber wenn der Herr Ihnen ein Zeichen gibt und Sie eine Wärme spüren, können Sie mal winken? Sie spüren, wie die Kraft Gottes über Sie kommt. Zweifeln Sie nicht. Der Herr hat Sie berührt. Sie dürfen sich widersetzen. Danke, Herr Jesus. Preis dem Namen von Jesus. Vater, im Namen von Jesus. Können Sie jetzt alle einmal aufstehen? Sie dürfen gleich gehen, aber erst will ich noch einmal für alle beten. Denn die Salbung ist noch immer hier. Ist es in Ordnung, wenn wir Gebrauch vom Öl machen? Gott gießt hier sein Öl aus. Ich glaube, dass hier Engel stationiert sind. Und nicht nur hier, sondern überall, wo Menschen zuschauen. Auch in der Grace Revolution Church. Auch wenn Sie dies erst zu einem späteren Zeitpunkt sehen, die Salbung ist immer noch gegenwärtig, genauso stark. Sie können da aufstehen, wo Sie sind, und Heilung empfangen, im Namen von Jesus. Ich möchte jetzt für Sie beten. Am Ende des Gebets tun Sie, was Sie vorher nicht konnten. Mit Ausnahme von Schlaflosigkeit und Verstopfung. Wenn Sie da Heilung empfangen haben, müssen Sie es nicht gleich ausprobieren, okay? Aber der Rest von Ihnen, probieren Sie. Sind Sie nicht auch froh, dass man im Haus des Herrn Spaß haben kann? Ja, Vater, im Namen von Jesus. Er gießt jetzt gerade seine Salbung aus, im Namen des Herrn Jesus Christus. Ich löse Sie von Ihren Gebrechen. Mann, Frau, Sie sind von Ihren Gebrechen gelöst, im Namen des Herrn Jesus Christus. Jeder, der jetzt zuschaut, unabhängig von Zeit und Raum, Sie sind von all Ihren Gebrechen gelöst. Sie sind befreit. Im Namen des Herrn Jesus Christus. Seien Sie geheilt von Kopf bis Fuß, im Namen des Herrn Jesus Christus. Sagen Sie Danke, Jesus, und tun Sie, was Sie vorher nicht konnten. Konnten Sie Ihre Knie nicht beugen? Beugen Sie sie jetzt. Konnten Sie Ihren Rücken nicht beugen? Tun Sie es jetzt. Konnten Sie Ihren Hals nicht drehen? Drehen Sie ihn jetzt. Tun Sie es weiter. Der Glaube ist auch eine Tat. Die Menschen in der Bibel handelten entsprechend der Worte Gottes. Wenn der Schmerz weg ist, wenn das Fieber gesunken ist, wenn das Leiden nicht mehr da ist, dann zweifeln Sie nicht. Loben Sie ihn. Winken Sie einmal, alle, die gerade empfangen. Halten Sie mit dem Applaus noch kurz zurück. Nur diejenigen, die empfangen haben. Winken Sie. Winken Sie. Preis dem Herrn. All die kostbaren Menschen da oben, ich sehe sie. Geben Sie Jesus Lob. So viele Hände. Winken Sie weiter, winken Sie weiter. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Ich wünschte, wir hätten Zeit, mit Ihnen allen zu sprechen. Schreiben Sie uns. Einige von Ihnen können es im Moment noch nicht feststellen. Aber genau wie in der Bibel können Sie mit der Zeit feststellen, dass die Krankheit nicht mehr da ist. In der Bibel steht, du wirst deinen Feind suchen, aber er wird nicht mehr da sein. Wie ein kleines Kind können Sie sagen, weg. Preis sei dem Herrn. Und das alles, weil dieser wunderbare Jesus am Kreuz sich für Sie hingegeben hat. Er hat das alles am Kreuz erlitten, weil er Sie liebt. Am dritten Tag hat Gott ihn von den Toten erweckt. Sein Körper hat nicht nur Ihre Sünden getragen, sondern auch Ihre Krankheiten und Ihren Fluch. Er hat für sie alle bezahlt und ausgerufen, es ist vollbracht, es ist wirklich vollbracht. Denn am dritten Tag, als Gott ihn von den Toten erweckte, war keine Krankheit und keine Sünde mehr übrig. Nicht mal eine Spur davon. Kein Hauch des Fluches blieb bestehen. Und wir sind mit ihm auferstanden. Das ist jetzt unsere Stellung. Mit Christus auferstanden. Wir haben zwar immer noch einen Körper, der von Sünde behaftet ist, aber wir richten uns nicht nach der sündigen Natur, sondern nach dem Geist. Wir sind in Christus. Machen Sie sich das jeden Tag bewusst. Konzentrieren Sie sich auf Jesus. Neigen Sie zu Wutausbrüchen, dann schauen Sie zu Jesus. Versuchen Sie nicht aus eigener Kraft, Ihr Temperament im Zaum zu halten, sondern schauen Sie auf Jesus, dann werden Sie immer mehr verwandelt. Heben Sie die Hände im ganzen Saal. Der Herr segne Sie, Sie und Ihre Angehörigen. Der Herr erhalte Sie. Der Herr bewahre Sie. Moment noch, erst wollen wir noch für die beten, die sich noch nie für Jesus entschieden haben. Wollen Sie Ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzen? Von wo immer Sie gerade zuschauen, sprechen Sie mir jetzt das folgende Gebet nach. Dann werden Sie das erleben, was die Frau am Brunnen erlebte. Ihr Geist wird sich mit Gottes Geist vermischen, wie Mehl mit Öl. Wenn Sie sich für Jesus entscheiden, werden Sie von Neuem geboren. Beten Sie, Vater im Himmel! Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der für meine Sünden gestorben und ohne sie wieder auferstanden ist. Jesus Christus ist mein Herr, mein Retter. Danke, Vater, dass du mich liebst. Im Namen von Jesus. Amen. Preis sei dem Herrn. Der Herr segne Sie, alle, die mich jetzt hören, wo Sie auch sind. Der Segen wird sich zeigen, wenn Sie glauben und empfangen. Der Herr segne Sie. Und der Herr erhalte Sie, Sie und Ihre Angehörigen. Er bewahre Sie und Ihre Angehörigen vor Gefahr, Schaden, vor Unfällen, Unglück, vor jeder Krankheit, vor seelischem Trauma und vor allen Mächten des Bösen. Im Namen des Herrn Jesus Christus. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Ihnen und schenke Ihnen Gunst. Erhebe sein Angesicht. Sehen Sie, wie er sich immer über Sie freut. Sie sind vom Herrn begünstigt. Sie sind ein Sieger, kein Opfer. Sie sind der Kopf und nicht der Schwanz. Im mächtigen Namen von Jesus. Und alle Leute sagen Amen. Gott segne Sie.